Kundgabennummer 4643 vom 18.05.1949. Glaubenskampf. Kraft des Namens Jesu. Kommen des Herrn. Um meines Namens willen werdet ihr leiden müssen. Alle, die mich bekennen vor der Welt, werden argen Bedrohungen und Drangsal ausgesetzt sein. Denn es wird das Bestreben der Menschen sein, meinen Namen auszurotten, das Wissen um meinen Erdenwandel und das Erlösungswerk zu unterbinden, damit die Menschen den Glauben daran verlieren. Doch jene werden einen harten Widerstand finden bei den Menschen, die für mich und meinen Namen eintreten und mich laut bekennen vor der Welt. Und nun wird eine scharfe Trennung durchgeführt werden. Von allen denen, die noch glauben, und denen, die mich ableugnen. Und meine kleine Schar wird hervortreten müssen, will sie nun für mich einstehen. Und es beginnen die Leiden derer, die mir treu bleiben, bis zum Ende. Denn was man den meinen antun kann an Schlechtigkeiten, das wird zur Ausführung gebracht werden. Und niemals würden die meinen standhalten, wenn sie nicht von mir aus gestärkt würden als Entlohnung für ihren guten Willen. Ihr werdet euch beweisen müssen, denn es ist ein harter Kampf, der um den Glauben geführt werden wird. Doch so dieser Kampf einsetzet, wisset ihr auch, dass es die letzte Erscheinung ist vor dem Ende. Dass ihr also ausharren müsset, wollet ihr selig werden. Und ihr wisset ferner, dass ich in dieser Zeit euch stets nahe bin. Und euch außergewöhnlich mit Kraft bedenke. Und dass ich zuletzt selbst komme, euch zu erretten aus größter Not. Ihr wisset also, dass es nur eine kurze Zeit währet, wie ich euch verheißen habe, dass ich die Tage verkürze, damit ihr selig werdet. Und dieses Wissen, der feste, unerschütterliche Glaube daran, wird euch stark machen und widerstandsfähig. Und alles Schwere werdet ihr ertragen, mit einem Gleichmut und einer Tapferkeit. Und ich will es euch lohnen, dass ihr um meines Namens willen leiden müsstet und mir doch treu bleibet. Und so ihr dann meinen Namen andächtig aussprechet, wird er unvorstellbar kraftspendend sich auswirken. Und darin werdet ihr erkennen, dass ihr wahrlich in der Wahrheit steht und mit voller Überzeugung bekennet ihr mich nun noch lauter vor der Welt. Und ihr nehmet alles ergeben auf euch, was euch auch die Menschen antun, die im Dienst dessen stehen, der als mein Gegner euch abdrängen will von mir. Ihr werdet wohl leiden, aber doch siegen, und euer Lohn wird nicht ausbleiben. Amen.